WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 5050. Eins Live. Domian. So, meine Lieben, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Ihr kennt das ja schon, Telefonnummer 0800 220 50 50, frei, kostenfrei für euch. Oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Erster Anruf heute Nacht heißt Harald. Harald ist wie alt? 32. Hallo Harald. Ich bin 32, ist richtig, ja. Hallo. Ja, grüß dich, Domian. Hallo. Harald, um was geht's? Genau. Mir wurde damals am 6.12. vergangenen Jahres ein schwerer Missbrauch von sexuellen, wie soll man sagen, ein schwerer sexueller Missbrauch von Schützerfreundinnen vorgeworfen. Der hat sich nicht erhärtet, wie sich jetzt herausgestellt hat. Wer hat das vorgeworfen? Ja, das hat mir meine Freundin vorgeworfen. Also deine Freundin? Das ist ja emotional. Ja. Deine Freundin? Meine damalige Freundin. Und an wem sollst du das angeblich? An ihrer 9-jährigen Tochter hätte ich mich vergangen. An der 9-jährigen Tochter. Hm. Ja. Erzähl mal, wie das dann dazu kam und wie es dann weiterging. Ja, also wie es dazu kam, ich hatte halt schwer zu arbeiten an Weihnachten. Ich bin Verkäufer im Einzelhandel und ich war leicht überfordert, weil zwei Kollegen gekündigt wurden. Das heißt, irgendwann habe ich gesagt, okay, ich breche jetzt ein, ich kann nicht mehr irgendwann. Mhm. Das war einfach so immens, ich konnte nicht mehr. Dann war das, wie gesagt, ein Donnerstag. Ich bin dann nach Hause gefahren, habe noch Frühstück geholt, sag okay, lass uns zusammen frühstücken, lass uns den Tag genießen, ja, machen wir was draus. Und dann ist sie zur Teambesprechung gegangen, ihre Tochter und ich waren zu Hause, haben noch Wii gespielt, noch ein bisschen Fernsehen geguckt. Ja, dann habe ich mich auf die Kreuz gelegt, weil ich war sehr sensibel, muss ich sagen. Hab mich zugedacht. Halt. Das habe ich den letzten Satz ja verstanden. Also sie ist zur Teambesprechung. Ja. Was für eine Teambesprechung? Auf eine Teambesprechung, weil sie schafft als Krankenschwester in einem Pflegebereich. Beruflicher Termin. Ja. Okay, du warst dann mit der 9-jährigen Tochter allein zu Hause? Genau. Ja, und dann? Richtig korrekt, genau. Und dann fing die ganze Story an. Das heißt, irgendwann sagt sie hier, klar, wir spaßen uns, wir poppen uns doch immer gegenseitig. Es war halt einfach so, ja, haben gesagt, okay, gut, lass mich schlafen, habe ich gesagt, ja, geh weg von mir. Also sie hat sich halt im Prinzip, wie soll man sagen, hingeworfen und mir damit halt direkt in die Rippen getroffen mit ihrem Arsch. Harald, ich muss Sie bitten, ein bisschen deutlicher zu sprechen. Ich verstehe dich sehr schlecht. Du hast so einen kleinen Dialekt. Wenn es ein bisschen klarer sprichst, dann müssen wir uns alle nicht so sehr anstrengen. Ich kann versuchen. Ja, kein Problem. Ja, auf jeden Fall, dann war die Story so, wie gesagt, auf einmal fängt es an, nachdem wir rumgebugelt haben, also gespaßt haben, sie wäre feucht und hätte sie geil gemacht und sie hätte einen Orgasmus bekommen. Hat das Kind vorgespielt? Ja, das hat sie aber gesagt, ich habe einen Orgasmus bekommen, ja. Hat das Kind gesagt, danach während du mit ihr rumgespielt hast? Ja. Ich habe das nicht richtig verstanden. Du warst mit ihr auf einer Couch und ihr habt da so rumgekabbelt. Ja. Das Mädchen ist 9 Jahre alt. Und korrekt. Und dann hat das Mädchen gesagt, ich habe einen Orgasmus bekommen, während das, ich oder durch das Rumkabbeln. Ja. Ich bin feucht, hat das Mädchen gesagt. Ja. Das war das Wort, das da fiel. Wäre ich an deiner Stelle erstmal geschockt. War ich auch in dem Moment. Das habe ich auch nicht erwartet. Gut vorausgegangen ist, dass sie ein Sexualaufklärungsbuch von ihrer Mutter damals geschenkt bekommen hat. Mhm. Ja, 2-3 Tage vorher. Mhm. Und sie hat es wohl dann durchgelesen. Und daher wahrscheinlich kommen dann auch die ganzen Ausdrücke. Ja, verstehe. Was hast du denn da gesagt, als sie dieses so formuliert hatte? Ich habe gedacht, ich bin nicht. Sag, woher willst du das überhaupt wissen? Und vor allen Dingen durch was? Mhm. Ja, sie meint, ja, sie ist feucht. Das ist wirklich schön. Gut für dich. Und dann? Ja, dann wurde zwischendurch noch eine Lieferung von einem Bett erwartet. Die kam dann auch. Das haben wir dann auch aufgebaut zusammen. Und während des Aufbaus dann ging sie raus zu ihrer Mutter, die natürlich dann wieder dessen dann kam, noch da war. Mhm. Ist dann rausgegangen zu ihrer Mutter, hat dann wohl hier geschwind einen auf Tränendrüse gemacht, hat mich dann im Prinzip so gesehen angespatzt bei ihr. Dann habe ich natürlich hochkant, wie soll man sagen, die Wohnung verlassen müssen. Ja, was hat sie denn genau der Mutter gesagt? Das weiß ich nicht, das habe ich leider nicht gehört. Ich weiß nur, was im Prinzip sie mir durch die Blume mitgeteilt hat, die Mutter irgendwann mal, durch halt diverse Kommunikation. Das heißt, der Vorwurf wäre gesagt, ich hätte ihr irgendwas eingeführt und gesagt, mein Ding, ich hätte sie sexuell missbraucht. Mhm. Also schwerer sexueller Vorwurf. Mhm. Ja. Dann hat deine Freundin dich gar nicht weiter zur Rede gestellt, sondern gleich rausgeschmissen? Richtig, ganz genau korrekt. Sie hat immer wieder gesagt, was hast du getan, was hast du getan? Verständlich, aber ich habe nichts getan in dem Fall. Kurze Zwischenfrage, wie lange warst du zu diesem Zeitpunkt mit deiner Freundin zusammen? Knapp ein Jahr. Ja. Gut, dann bist du rausgegangen. Warst geschockt. Ich bin dann freiwillig rausgegangen, ja. Ihr wohntet nicht zusammen in dieser Wohnung? Doch, wir haben da zusammen gewohnt. Ach so, das war schon eure gemeinsame Wohnung. Ja, wo geht man dann hin? Was macht man dann? Ich bin dann zu meiner Mutter gefahren. Gut, die wohnt hier nur knappe 10 Kilometer weiter weg, aber gut, ich hatte keinen anderen Zufluchtsort. Ja. Und bin seitdem im Prinzip hier im Exil, kann man sagen, weil ich hatte ja keine eigene Wohnung mehr. Ich habe meine Wohnung extra aufgegeben, weil ich mir dachte, das ist die Liebe deines Lebens. Mhm. Das machst du mal das Richtige. Okay, wie ging das denn dann weiter? Hat deine Freundin dich angezeigt? Sie hat mich angezeigt, das ist korrekt. Dann wurde ich hier abends abgeholt von der Kripo, von 2 Kriminalbeamten, wurde gleich in 8 abgeführt, war dann 2 Tage in Unruhehaft. Ja, war nicht so schön die Zeit, muss ich sagen. Hatte auch eine polizeiliche Vernehmung von knapp 3 Stunden hinter mir dann während der Zeit, die ich auch ohne Anwalt bestritten habe. Wirklich ohne Anwalt. Und kriege jetzt hinterher nochmal eine reingewirkt, so nach der Mutter von ihr, ja gut, wer nichts zu verbergen hat, braucht auch keinen Anwalt. Aber wenn dir so eine Anklage gemacht wird, dann musst du deinen Arsch an die Wand bekommen, egal wie. Ja. Das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Gut, wie ging es denn dann weiter? Du wurdest verhört, ist es denn zur Anklage gekommen? Oder steht das noch aus? Nein. Also im Prinzip, was hier anwaltlich geschrieben steht, ist, dass im Prinzip das Ermittlungsverfahren dann fallen gelassen wird, da keine DNA-Spuren gefunden worden sind. Das heißt, die Sache ist zu den Akten gelegt worden? Die Sache wird zu den Akten gelegt, ganz genau. Korrekt. Weil da steht so noch ein gynäkologischer Bericht aus, vor dem ich aber natürlich keine Angst habe, weil da ist doch nichts drin, was mich belasten kann. Wie gesagt, ich habe ja nichts getan. Es steht jetzt noch ein gynäkologischer Bericht aus? Ja. Wir reden von dem 6.12. letzten Jahres, ne? Korrekt. Da ist auch mehrfach angemahnt worden von der Kripo, aber da passiert einfach nichts. Und ich konnte halt während dieser Zeit einfach nichts anderes tun, als mich jede Woche bei meinem Anwalt zu melden, mich zu erkundigen, wie sieht's denn endlich mal aus? Weil die Beziehung im Prinzip hat gehalten, so gesehen emotional bis April, dann wird's immer schlimmer und dann ist sie fremdgegangen. Moment. Die Frau zeigt dich wegen sexuellen Missbrauchs an ihrer Tochter an. Ja. Und dann hattet ihr noch bis April ein Verhältnis miteinander? Ja, es hat zwar sehr gestört und wir haben uns nicht mehr oft getroffen, aber wenn wir zusammen waren, dann klar natürlich mit der Tochter zusammen im Beisein. Das war, auf der einen Seite natürlich wirklich lieb, und hat mich wirklich berührt. Und auf der anderen Seite siehst du halt die Tochter im Prinzip, die dich hasst für etwas, was du gar nichts getan hast. Wir waren sogar zusammen noch im Urlaub bei den besten Freunden, haben noch die Hochzeit der besten Freunde gefeiert. Und wollte im Prinzip auch noch heiraten, haben uns im Prinzip im Standesamt der Freunde eigentlich noch das Ja-Versprechen gegeben. Ich bin so irritiert darüber, dass nach so einem, wenn so etwas Fulminantes in seinem Vorwurf im Raum steht, dass ihr beide dann eure Beziehung mehr oder weniger weitergeführt habt. So weitergeführt auch, dass ihr auch noch sexuellen Kontakt miteinander hattet, du und deine Freundin? Richtig. Ja, das hattet ihr auch noch. Natürlich, ja. Wie erklärst du dir das, dass deine Freundin sich dann nochmal auf dich doch so eingelassen hat? Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Wie gesagt, sie hatte zwar immer wieder schwere Depressionen, sagt doch, okay, ich war in einem Tief und trotzdem liebe ich dich. Und jetzt zuletzt fiel halt die Aussage noch wirklich zwischen Tür und Angel noch hier bei meiner Mutter beim letzten Essen, warum hältst du überhaupt noch zu mir? Warum liebst du mich, obwohl ich dir das alles angetan habe und jetzt viele Probleme bereitet habe? Ab welchem Zeitpunkt? Das heißt, weil ich dich liebe. Ab welchem Zeitpunkt war denn eigentlich klar, dass das Kind gelogen hat? Im Prinzip ab jetzt, ab dem 1.10., weil der Bericht wird beiden Parteien zugestellt. Ach so. Einmal mir und einmal ihr. Ach so. Ja. Was glaubst du denn, was deine Freundin heute denkt und was die glaubt über die ganze Sache? Das kann ich dir sagen. Sie hat mir dann noch daraufhin noch eine E-Mail geschrieben und sagt, okay, mit vielen Pünktchen zwischendrin. Ich vertraue meinem Kind mehr als dir. Ich liebe dich zwar noch, so nach dem Motto, weil da stand auch drin, dass sie mich nicht liebt, weil sie schreibt, okay, ich liebe dich, kein Thema. Aber meinem Kind vertraue ich mehr als dir. Das Kind, du hast mich gebracht, dich zu hassen. Ja, sie sagt, ich vertraue meinem Kind mehr als dir. Heißt das, dass das neunjährige Mädchen, was mittlerweile ja dann bald 10 vielleicht schon ist, immer noch behauptet, du hättest wärst sexuell übergriffig gewesen? Ja. Immer noch, bis heute? Ja, bis heute. Aber die Polizei oder die Staatsanwaltschaft glaubt dem Kind nicht? Richtig, korrekt. Ja, und somit im Prinzip stehe ich jetzt wieder mit leeren Händen da, weil ich eine Beziehung, beziehungsweise die Liebe meines Lebens verloren habe. Mhm. Aber wie sich herausgestellt hat, ist es eine Person mit zwei Gesichtern, weil man sich hat wirklich schnell von mir getröstet wieder. Ich bin jetzt natürlich erstmal geschockt, wie schnell, oder das hat man ja schon immer wieder mal gehört, wie schnell man in einen solchen Verdacht kommen kann und geraten kann. Und unter Umständen kann einen das ja das ganze Leben kaputt machen, so ein Verdacht. Und ich bin auch ich habe auch schon drüber nachgedacht, Suizid zu begehen, aber das würde mir auch nichts bringen. Ich habe selber ein Kind, das ist selber im Alter von 8 Jahren. Ich hab einen kleinen Buben, den Freund, der braucht mich auch. Ah, ja. Aber wie gesagt, das ist alles ein Schwachsinn ansonsten. Aber gut, man sieht, man kann sich anders trösten. Das heißt, die wahre Liebe war es dann wohl doch nicht. Und Gott sei Dank habe ich sie nicht geheiratet. Also ich merke, du redest mehr über die Frau und dass das mit der Frau jetzt nicht klappt, als über die Tatsache, so schwerwiegend beschuldigt worden zu sein. Die Tatsache natürlich, klar, die geht irgendwann vorbei. Du hast gesagt, ich habe nichts getan. Das heißt, von daher tankiert mich das wenig. Mhm. Das Blöde ist und das Fatale, dass meine Liebe sich halt von mir getrennt hat. Ja, ja. Ich bin auch noch immer etwas irritiert darüber, dass das Kind dann fast ein Jahr bei dieser Behauptung bleibt. Soweit ich informiert bin, werden ja die Kinder zwar sehr vorsichtig und sorgsam, aber sehr genau von der Polizei oder vom Polizeipsychologen befragt. Und da wird alles ausgeleuchtet. Und dass sie das immer noch sagt, wundert mich. Ja, das ist korrekt. Das wundert dich auch. Natürlich. Wie erklärst du dir das? Du kennst das Mädchen ja. Was soll ich denn tun? Ich kann nur sagen, bitte vertraut mir alle. Ich kann das wirklich nur sagen. Und ihr habt es hier schwarz auf weiß stehen. Und trotzdem vertraust du mir nicht. Also jetzt meinst du deine Freundin. Richtig, ganz genau, ja. Freundin steht natürlich ihrem Kind näher. Was man natürlich emotional auch verstehen kann, dass sie dem Kind näher steht, als vielleicht einem Geliebten, einem Mann. Dennoch ist es natürlich eine fatale Situation für alle Beteiligten. Richtig. Ja, eine Katastrophe. Und sie ist eine gebrochene Frau, wie es auch dann mehrmals mir geschrieben hat, aber. Ja, wie ist das denn? Kann ich nicht mehr glauben. Wie viele Menschen oder wie viele Leute in eurem Umfeld haben von diesem Tatverdacht Wind bekommen? Also ich persönlich natürlich, klar, habe es meinem Chef gesagt in dem Fall. Und noch 3 anderen wirklich guten Freunden, die mich auch alle aufgefangen haben in dieser Zeit. Also das heißt, man nicht mehr konnte. Das heißt, du erlebst keine Abweisung oder dass man dich schneidet oder diskriminiert deswegen? Nein. Nein, erlebe ich nicht. Das hätte ja auch passieren können. Hätte auch passieren können. Ich hätte auch mein Geschäft verlieren können und alles. Aber Gott sei Dank habe ich einen Arbeitgeber, der zu mir steht. Ja. So, jetzt ist definitiv, dass diese Beziehung zu dieser Frau ist kaputt. Die ist beendet. Ja. Die gibt es nicht mehr. Es steht noch ein Bericht eines Gynäkologen aus und dann ist die Sache definitiv beendet. Richtig. Boah, also Harald, in deiner Haut möchte ich nicht gesteckt haben. In den letzten Monaten. Ja, danke dir. Dieses Erlebnis ist für mich albtraumhaft, muss ich sagen. Was lernt man daraus? Was nimmt man da mit aus so einer Erfahrung? Ich kann nur sagen, guck dir die Leute besser an, mit denen du eine Beziehung eingehst, und guck dir auch am besten auch das Umfeld dazu an, wie gerade Kinder. Weil wenn dich ein Kind einmal hast du wirklich verloren. Du meinst, ja, das ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Wenn das Kind dich einmal hasst, hast du verloren. Hat das Kind dich vorher auch gehasst schon oder abgelehnt? Es hat mich sehr gut aufgenommen. Ich war auch damals schon am Anfang unserer Beziehung auch schon alleine mit der Kleinen, das muss man auch mal sagen. Und das wirklich über Monate hinweg, ab und zu mal, ich habe im Prinzip auch mit dem Babysitter gespielt, kann man sagen. Mhm. Weil man halt damals viel Geld ausgegeben hat, im Prinzip für eine Kindertagesmutter. Das habe ich alles mitgemacht, gar kein Thema. Das heißt, das Verhältnis zwischen dir und sozial. Das heißt, das Verhältnis zwischen dir und dem Mädchen war eigentlich gut. Ja, eigentlich war es gut. Ja. Kann man sagen, bis halt auf diverse Streitigkeiten, die gerade mal abends bis nachts um 12 Uhr eins Hausaufgaben machen. Mhm. Aber warum sagst du dann, wenn dein Kind einmal hasst, dann hasst das Kind einen immer. Wieso sagst du das dann? Ja, aber wie gesagt, ich den Kindern nicht immer geholfen. Das heißt, ich habe gesagt, du, ganz klar, ich sehe das so und so, meine Standpunkte. Ich sehe so, abends muss man nicht mal bis 12 Uhr eins Hausaufgaben machen, wenn man den ganzen Tag Zeit hat zum Beispiel. Und du bist im Alter von 9. Also du beziehst das auf diesen Konflikt. Naja, sie hatte schwere Probleme in der Schule, weil sie nicht mit der Schule hinterherkam. Mhm. Hatte schlechte Noten. Aber vielleicht war das Kind ja auch eifersüchtig auf dich und wollte einfach dich nicht in dem kleinen Biotop Mutter-Kind haben. Das ist auch richtig. Man muss sagen, die Mutter im Prinzip hat sie aufgezogen alleine, weil der Freund vorher, den sie hätte heiraten wollen, am Heiratstag im Prinzip mit einer anderen ankam und gesagt hat, nein, du wirst es nicht. Hat das Auto genommen und ist in Fort gebraust. So, das könnte natürlich sein. Irgendwann kommt der Harald reingeschneit in dieses Zuhause und bringt alles durcheinander. So, könnte man es vielleicht erklären. Ja, das Problem auch der Zeitpunkt, ich kam zu einem Zeitpunkt, wo sie sich schon entschieden hatte, fortzuziehen zu ihren Eltern nach Greifswald. Mhm. Das ist knapp 600 Kilometer weiter weg. Mhm. Und ich kam genau dazwischen. Mhm. Das heißt, im Prinzip hätte die Kleine ihre Oma jeden Tag dann sehen können. Mhm. Und wäre auch da oben halt in der Nähe der Familie gewesen. Auch ganz dazwischen. Ah, ich gucke gerade auf die Uhr und erschrecke, dass wir uns schon sehr lange unterhalten. Ja. Aber es ist ja auch ein schwieriges Thema, ein kompliziertes Thema. Ja. Danke dir für den Anruf und ich gehe jetzt auch nach dem, was du, wie du das geschildert hast, davon aus, dass du unschuldig bist. Und es ist dann wirklich nochmal erschütternd, wie schnell man in den Verdacht als Mann geraten kann, wenn sich eine Konstellation so ergibt. Ja, vielleicht noch schon eins von mir, wenn du vielleicht jemand Ehrliches und Treues weißt, der dem Partner gerne vertrauen möchte. Ich wäre so eine Person, nur vielleicht noch nicht die richtige gefunden. Vielleicht ja über diesen Wege hier. Das habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Du suchst jetzt eine Person, der du vertrauen kannst, oder was? Ich suche eine Partnerin. Nein, das machen wir nicht. Ich weiß es nicht. Wir machen hier keine Kontaktbörse. Kein Problem. Okay. Halt, alles Gute wünsche ich dir und vielen Dank für deinen Anruf. Danke auch. Tschüss. Und wir machen weiter mit Vera. Vera ist 66. Guten Morgen, Vera. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Vera. Um was geht es denn bei dir? Es geht noch um Mittwoch zu dem Thema... Das glaubt mir keiner. Das glaubt mir keiner, ganz genau. Was ist es denn bei dir? Ist ein bisschen gruselig. Wir haben ja schon von Engeln gehört am Mittwoch, obwohl das nicht gruselig war. Das war ja interessant. Ja, ich kann das auch nicht einordnen, ob es ein Engel war oder meine verstorbene Mutter. Erzähl mal. Also meine Adoptivmutter war verstorben. 1994 war das schon. Und sie war noch nicht unter der Erde. Ich habe mit meinem Sohn ihre Wohnung aufgelöst. Mhm. Es hat ein bisschen, ja, ziemlich bei ihr gestunken, muss ich leider sagen. Gestunken? Ja, die Katze hat dann das Klo nicht mehr sauber bekommen, sondern sie hat das einfach vergessen und hat die Katze überall hingemacht und es hat fürchterlich gerochen. Ja. So dass wir dann nie übernachten konnten. Wir sind jedes Mal nachts wieder nach Hause gefahren. Ja. Beziehungsweise mein Sohn hat mich zu Hause abgeliefert. Ich schließe die Tür auf und mein Sohn sagt, boah, was hast du denn für einen tollen Blumenduft hier drin? Da sage ich, ich habe gar keinen Duft. Ich habe nichts gemacht, habe kein Spray, gar nichts. Mhm. Ja, das war so berauschend, richtiger starker Blumenduft. Dann bin ich durch die ganze Wohnung, habe die Fenster aufgerissen, nach draußen gerochen, ob da unter dem Fenster vielleicht ein Busch blüht oder so, war nicht. Mhm. Ja, mein Sohn ist dann weggefahren und ich bin dann irgendwann ins Bett. Am nächsten Tag war der Duft weg. Mhm. Und dann kam ich abends nach Hause nach der Arbeit, setze mich hin und telefoniere mit einer Freundin. Ich rieche richtig, wie der Duft über den langen Flur so rübergewabert kommt ins Wohnzimmer rein. Das heißt, aber wie kann man das Man kann es ja nicht sehen. Dass nein, das habe ich regelrecht gerochen. Dass der so allmählich kam. Es kam allmählich rein, auf einmal war das dann voll da. An was hat dieser Duft dich denn erinnert? An Blüten, aber fragt mich nicht, was für Blüten. Es ist so, als wenn man direkt die Nase über ein Parfumfläschchen hält. So intensiv war das. Nun war die Mutter verstorben. Ja. Gibt es da einen Zusammenhang? Hatte die Mutter ein Parfum, das vielleicht so gerochen hat? Nein, gar nicht. Nein, ich hatte, der Duft, habe ich dann rausgekriegt, kam aus dem Badezimmer. Das Badezimmer hat aber kein Fenster. Also ich konnte mir nicht erklären, woher der Duft kommen sollte. Auf der Waschmaschine hatte ich Sachen vielleicht, von ihr vielleicht mitgebracht. Vielleicht ein Weichspüler. Nein, so hatte ich damals nicht. Ja, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Was glaubst du, was hat es mit dem Duft auf sich? Dass meine Mutter mir beweisen wollte, sie hatte sowieso immer das letzte Wort, bei mir stinkt es nicht. Ach so. Ja. Ach so. Und auf der Waschmaschine im Badezimmer lagen ein paar Sachen von ihr aus der Wohnung. Unter anderem eine alte Bibel. Ja. Und was am dritten Tag, ich war schon ganz verzweifelt, ich habe richtig Panik gekriegt, weil ich irgendwie habe ich Angst gekriegt. Habe ich gedacht, Mensch, wenn das meine Mutter ist und sie ist doch nicht richtig, sie ist tot, aber es gibt vielleicht, dass man eben weiterlebt, dann soll sie doch endlich verschwinden. Und ich habe dann zu ihr laut gesagt, so jetzt solltest du aber ruhig gehen. Ja. Hast du so in die Luft reingesagt? Ja. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen. Ja. Und da war was rot unterstrichen. Hatte sie irgendwann mal rot unterstrichen? Hatte sie rot unterstrichen. Und das hatte ich mit einem Schlag hatte ich das aufgeschlagen. Und was stand da? Das ist dieser Bibelspruch, der auf Beerdigung immer gesprochen wird. Mit auf einer grünen Aue wandern im tiefen Tal, so ähnlich. Ach so, genau, ja. Dein Stecken und Sterben so tröstet mich. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja, genau das habe ich dann vorgelesen, dass ich es unterstrichen hatte, zugeklappt, bin aus dem Badezimmer raus und seitdem war der Duft, dieser Blumenduft verschwunden, ist nie wiedergekommen. Ja, man weiß es nicht, ne? Man weiß nicht, was es war. Es ist schon komisch, wenn das würde ja voraussetzen, dass über den Tod hinaus jemand rechthaberisch sein will, zum Beispiel. Ja. Dann würde man eigentlich billigt man den Toten ja mehr Weisheit zu, dass wenn sie sich zeigen, dass es dann irgendwie was Nettes ist. Ja, ich hätte es ihr auch zugetraut. Dass sie nochmal rechthaberisch sein möchte. Genau. Ja. Ich habe schon mal so eine Geschichte gehört, dass so ein Duft, deswegen hatte ich gerade die Erinnerung, die Assoziation, dass ein Duft aufgetaucht ist, nachdem jemand gestorben ist. Und das war das Parfum des Verstorbenen. Und dadurch kam dann so die Vorstellung, vielleicht ist der Verstorbene im Raum. Das kann ich nicht sagen. Ich habe ja aber nicht bei meiner Mutter gelebt. Ich hatte auch einen Kontakt abgebrochen. Ich wollte gerade fragen, wie war denn das Verhältnis zu deiner Mutter? Schlecht. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, oh Gott sei Dank, dass sie jetzt tot ist. Oh, vielleicht mit ein paar Sätzen. Warum war das Verhältnis so schlecht? Sie hat meine ganze Kindheit. Ich bin adoptiert worden, nicht weil man sich Kinder wünscht, sondern weil sie einen Zeitungskiosk hatten und da sollte jemand sein, wenn sie in Rente gehen und das weitermachen. Ach so. Also da ging es nicht um Herzlichkeit und Liebe. Nein, es ging um pragmatische Überlegungen. Und wie gesagt, ich habe 4 Schläge gekriegt und so. Und ich bin einmal 10 Jahre verschwunden gewesen aus ihren Augen, sozusagen bin ich weg. 10 Jahre? Bitte? Du warst 10 Jahre von ihr weg? Ja, sie hatten mich besucht, 10 Jahre. Sagten ihn. Aber da warst du schon älter. Da war ich schon älter. Ich bin mit 16 aus dem Haus weg. Achso, dann hast du dich 10 Jahre völlig von denen abgewandt oder von deiner Mutter abgewandt, weil du keinen Kontakt haben wolltest. Richtig, damit ich normales Leben führen konnte. Ja, Vera, ich weiß es nicht. Vielleicht war sie es, vielleicht auch nicht. Aber du bist sie auf jeden Fall mit diesem Bibelspruch, bist du diese Erscheinung losgeworden. Und das ist ja auch schon mal viel wert. Vor allen Dingen schlagartig. Lass uns mal so stehen. Wir wissen beide nicht, was es war. Man kann es nicht wirklich erklären. Ja. Vera, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, ich muss mal zwischendurch einfach mal den Kollegen vom ZDF gratulieren, die Heute-Show produzieren und allen voran dem Kollegen Oliver Welke. Ich habe das heute Abend wieder gesehen, das ist einfach eine richtig saugute Sendung. Ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist Comedy, es ist Kabarett, es ist perfekt gemacht und hochunterhaltsam und sehr klug und bisweilen sehr auf den Punkt. Also tolles Team bei der Heute-Show. Gratulation und macht bloß weiter so, damit wir das immer freitags sehen können. So, wir machen weiter mit unserer freien Themennacht hier bei Domian und da ist Sandra. Sandra ist 30. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sandra. Um was geht es denn Hallo. Bei dir? Mein Mann hat mich betrogen. In den letzten 3 Monaten 3-mal. In den letzten 3 Monaten 3-mal? Ja, mit der gleichen. Das weiß ich seit Montag und heute habe ich den Rest erfahren. Wie lange seid ihr verheiratet? Verheiratet sind wir seit 4 Jahren und zusammen sind wir seit 7 Jahren. Ja. Was ist das für eine Frau? Kennst du sie näher? Nee, gar nicht. Der ist mit der zur Schule gegangen. Also der hat Umschulung gemacht und ist mit ihr zur Schule gegangen. Und wie hast du das jetzt rausgekriegt oder erfahren? Durch meinen Bruder habe ich das erfahren, weil mein Bruder sein bester Freund ist. Ach so, sein Bruder ist der beste Freund und der hat... Und dann ist es dann so an dich herangegangen. Genau. Wie hast du reagiert? Ja, wie habe ich reagiert? Ich habe ihn halt zur Rede gestellt. Und was hat er gesagt? Aber, ja, nicht viel, dass es ihm leid tut und dass er das bereut. Na, man stellt doch als Betrogener immer die Frage, warum? Warum hast du das gemacht? Das ist ja eine wichtige Frage. Er hat sich nicht geliebt gefühlt, hat er gesagt. Zu der Zeit. Wir haben halt ein sehr anstrengendes Leben, muss ich dazu sagen. Also er macht Umschulung als in der Pflege und ich bin Nachtdienst in der Pflege Vollzeit. Und wenn ich frei habe, hat er Spätdienst und wenn ich Nachtdienst habe, hat er Frühdienst. Jeder arbeitet an einem anderen Wochenende. Wir haben nie frei zusammen. Das klingt Urlaub müssen wir so legen, dass wir Urlaub haben, wenn die Kinder Ferien haben. Also auch das können wir nicht zusammen machen. Also wir splitten das. Ich habe die ersten 2 Wochen, dann hat er Urlaub. Und immer geht einer arbeiten und wir leben eigentlich, funktionieren wir nur noch. Ihr habt Kinder? Ja, 2 Stück. 2 Stück, wie alt sind die? 7, 8 und 5. Ja. Also das sind ja 2 verschiedene Schuhe. Dass man ein anstrengendes Leben hat, dass man aneinander vorbeilebt, das ist natürlich schon sehr schlimm für eine Beziehung oder für eine Ehe. Aber sich nicht geliebt fühlen ist ja noch was ganz anderes. Was meint er damit? Ich sag mal, das zieht sich alles schon so lange und ich war zwar von Anfang an, ich sag mal, normal eifersüchtig, aber er hat halt immer wieder, es lag halt immer so ein Schatten über unserer Beziehung, sag ich mal, weil er auch immer wieder vorher halt schon mit irgendwelchen Frauen geschrieben hat, da ist aber nie irgendwie mehr gelaufen. Also das weiß ich eigentlich auch. Ach so, in den Jahren davor, bevor das jetzt hier passiert ist, hat er mit Frauen geschrieben, aber du weißt nicht, ob irgendwas Konkretes gelaufen ist. Ich weiß das ziemlich sicher. Also es würde mich sehr schocken, wenn da auch noch irgendwas gewesen wäre. Also ich denke eher nicht. Also die kannte ich auch alle besser. Gut, aber das erklärt immer noch nicht, warum er sagt, ich fühle mich nicht geliebt. Weil wir dadurch viel Streit hatten und weil ich dann auch öfter mal ziemlich kalt zu ihm war, durch diese Sachen halt, weil das Vertrauen halt ziemlich weg war. Ja. Und es gab halt schon Momente, wo ich ihn dann nicht so an mich rangelassen habe, gefühlsmäßig, weil halt so viel, weil ich immer gar nicht wusste, wo ich überhaupt dran bin. Auf der einen Seite sagt er immer, er liebt mich und alles. Und auf der anderen Seite macht er halt ständig das. Und jetzt gerade, dass er halt das zum Äußersten geht, das hätte ich ihm niemals zugetraut. Ja, nur ständig macht das ja nicht, als jetzt hoffentlich nur in der letzten Zeit gemacht und er ist dir 3-mal fremd gegangen. Ja, mit der Schreiberei meine ich. Mit der Schreiberei, ich verstehe. Das war 5-mal vorher. Diese Frau, mit der er jetzt den Kontakt hat, ist er in die verliebt oder ist es eine reine sexuelle Geschichte? Er sagt nein, es wäre nur der Reiz gewesen, mal mit einer anderen was zu haben, hat er gesagt. Also sexuell? Ja, anscheinend. Was sind denn deine Gefühle für deinen Partner, für deinen Mann? Bis vor einer Woche, da hätte ich ganz klar sagen können, dass ich ihn aus tiefstem Herzen liebe. Mittlerweile weiß ich es nicht mehr. Mhm. Also dass ich im Moment fühle ich irgendwie gar nicht. Also seit heute, wo ich jetzt halt weiß, dass es sogar dreimal war, weiß ich nicht. Er hat das auch alles gestanden, dass es dreimal war? Aber alles erst, nachdem ich das von irgendjemand anders erfahren habe. Ja, okay. Er hat nichts von alleine erzählt, gar nichts. Aber dann hat er gesagt, ja, so war's. Ja, alles nach und nach, ja. Ist er heute Nacht auf Schicht? Nee, der ist zu Hause. Der hört doch zu. Der ist zu Hause, nur zu? Der ist zu Hause, ja, zu, ja. Sitzt der neben dir gerade? Ein Raum weiter. Würde er denn vielleicht mit mir auch mal ein paar Worte sprechen wollen? Weiß ich nicht. Er hört das ja so und sieht. Also wenn du, wie heißt der mit Vornamen? Jens. Lieber Jens, wenn du ein paar Worte mit mir sprechen möchtest, ich würde gerne mit dir sprechen, dann husch doch mal in das andere Zimmer, da wo Sandra jetzt ist, und komm ans Telefon. Kommst du? Hast du ein schnurloses Telefon? Ich bin am Ladegerät. Ja. Sonst... Ich kann ja mal hingehen, das musst du eigentlich vom Akku her. Genau, versuch es doch mal. So groß ist die Wohnung doch bestimmt nicht. Nee, geht. Was ist denn mit dem? Wieso denn nicht? Er schüttelt den Kopf. Er will nicht. Schade. Wieso nicht? Wieso denn nicht? Traut er sich nicht. Er will definitiv nicht. Nee. Mhm. Will er nicht. Mich würde interessieren, was er für dich empfindet. Ja, er sagt, er liebt mich. Und ich wäre die Einzige für ihn. Und das wäre ihm klar geworden. Er war ja, er hat ja eine Nacht bei ihr geschlafen. Da hatte ich, also ich hatte erfahren, dass er mit ihr halt so viel geschrieben hat und Kontakt hatte. Und dann war ich halt sauer. Und da hatte ich halt gesagt, ich will erstmal drüber nachdenken. Und dann ist er 2 Tage angeblich zu seinem Vater gefahren, war davon aber eine Nacht bei ihr. Das wusste ich aber nicht. Mhm. Und da war das dann auch. Und da, die Nacht danach, wo er bei seinem Vater war, da wäre ihm klar geworden, wie wichtig ich ihm wäre und die Kinder und man, dass er das hier alles nicht aufgeben will. Kann das ja wirklich sein, aber es kann auch dahingesagt sein, um die Lage erstmal zu beruhigen. Was glaubst du? Schwierig einzuschätzen, ja. Weil er mich so oft angelogen hat und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer gedacht, dass man das merkt, dass man das irgendwie merkt, aber... Ich habe gar nichts gemerkt. Aber vielleicht, Sandra, ist wirklich aufgrund eurer sehr starken Belastung, beruflichen Belastung und privaten Belastung, hat eure Liebe wirklich sehr gelitten darunter. Und ihr habt euch dann offensichtlich wirklich auseinandergelebt, zeitlich ja sowieso, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist jetzt keine Entschuldigung dafür, aber es ist vielleicht eine Erklärung, dass irgendjemand jetzt mal eine Dummheit gemacht hat. Was liebst du oder magst du besonders an deinem Mann, an Jens? Alles, also außer das alles, passt so halt zwischen uns. Also er lässt mich nicht hängen, er unterstützt mich ja hier auch, er hilft mir im Haushalt, er macht mit den Kindern viel. Er ist eigentlich, wenn er da ist, auch viel für uns da, das muss ich eigentlich sagen. Und er gibt mir auch das Gefühl, das ist ja auch was, was mich erschreckt. Er hat ja auch war natürlich eine ziemliche Eiszeit. Das sagt er ja auch, da hat das wohl auch angefangen. Da hatte er mir auch gesagt, dass er abgeschlossen hatte. Hm. Aber ansonsten hat er mir schon auch oft das Gefühl gegeben, dass er mich liebt. Und es ist ja auch nicht so, dass sexuell zwischen uns nichts mehr gelaufen ist, ganz im Gegenteil. Und das sind auch alles Sachen, die mich auch irgendwo... Ja, erschrecken halt, ja. Dass es dann trotzdem so ist. Du sagst ganz im Gegenteil, also sexuell läuft das auch gut bei euch. Bis jetzt schon, ja. Bis jetzt schon, was ja wichtig ist. Ja, aber da... Wäre alles komplizierter, wenn du jetzt sagen würdest, das ist auch schon seit ein paar Jahren tote Hose bei uns. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Das erschreckt mich aber noch viel mehr halt, weil wenn das dann auch nicht, dann weiß ich nicht, das ist halt alles, wo ich dann sage, ja, weiß ich nicht, das macht es nicht besser. Was ist die, also was ist seine beste Eigenschaft? Seine beste Eigenschaft. Mhm. Ja, dass er für uns da ist und dass er mich unterstützt eigentlich. Mhm. In allem. Ja. Weil wir halt wirklich ein Stressing und ohne alleine würde das nicht gehen. Also wenn er da nicht richtig mitziehen würde, auch mit Haushalt und Wäsche machen und dass er sich davon nicht ziert und nicht sagt, hier, das ist Männerkram oder weiß ich nicht. Ja. Das ist halt schon was, wo wir an einem Strang ziehen. Ist er auch ein zärtlicher Typ? Ja, definitiv. Ja. Und er gefällt dir auch? Ja. Ja, klar. Ist ein guter Typ. Ein guter Mann so, zum Angucken auch. Ja, so eigentlich schon. Sander, ich überlege gerade, vielleicht ist es wirklich zurückzuführen auf eure schwere Situation im Alltag. Und es gibt in so vielen Beziehungen oder in so vielen Ehen wirklich sehr große Hochs und immer wieder auch Tiefpunkte. Vielleicht ist dieser Tiefpunkt so erklärbar. Vielleicht seid ihr im Grunde doch sehr gut füreinander geschaffen. Ihr habt auch Kinder, ihr habt eine Familie und du sprichst gut von ihm. Er spricht gut von dir und er ärgert sich jetzt. Vielleicht hat er wirklich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen, dass ihm das klar geworden ist. Glauben wir ihm das mal. Ich finde, man soll einem Menschen, auch wenn aus einer solchen Konstellation heraus so etwas passiert ist, nochmal eine Chance geben. Und ich höre schon, dass da eine Herzensverbindung ist zwischen dir und Jens. Das ist so, ne? Ja, von meiner Seite auf jeden Fall. Ja, immer so. Noch, obwohl. Klar, du bist gekränkt und das ist völlig klar. Das ist auch verständlich und wahrscheinlich tut ihm das total leid. Geht doch mal ein oder zweimal zu einer Eheberatung. Einmal waren wir da schon, aber das war irgendwie, ich weiß auch nicht. Der war halt so, aber da hatte er noch lange nicht alles zugegeben. Also da waren wir erst auf dem Standpunkt, dass er dann nur geschlafen hat und angeblich wäre nichts gelaufen. Aber vielleicht wäre es jetzt, ich weiß nicht, wie, ihr müsst natürlich mit dieser Person ganz gut klarkommen, die ihr Beratung macht. Vielleicht wäre das eine gute Möglichkeit, alles mal so auf den Tisch zu legen, was man so an Sachen vermisst von dem anderen, was man gerne besser haben möchte und so weiter, um danach dann einen Neuanfang zu machen und zu starten. Also er hat vorhin selbst gesagt, also er will das machen und er will sich auch drum kümmern. So, das ist doch ein Wort. Und dann machst du es bitte auch, Sandra. Dann machst du es auch und gib ihm nochmal eine Chance und gib euch eine Chance. Jeder macht mal Fehler. Jeder macht auch mal im Leben großen Fehler. Deshalb schießt man nicht gleich alles in den Wind und gibt eine Ehe auf. Dazu muss noch viel mehr geklärt. Ja, ich weiß. Aber das würde ich, oder das empfehle ich dir wirklich sehr dringend und euch auch, dass ihr alles auf den Tisch legt und wenn ihr einen Neuanfang macht und wenn du ihm eine Chance gibst, dann musst du es auch wirklich machen. Dann darfst du nicht nachtragend sein, weil das macht es nachträglich kaputt. Also, ich wünsche euch viel Glück, Sandra und Jens, der uns ja noch zuhört, für diese Beratung und schaut nach vorne, ihr habt Verantwortung zu tragen, ihr habt Kinder und da ist noch Liebe, es ist noch Sex da, das klingt doch schon ganz gut. Habt ihr Kontakte zu so Ehe-Therapien, wollte ich noch fragen? Ja, können wir gerne dir noch ein paar Sachen an die Hand geben. Ja, das wäre gut. Das machen wir. Sandra, bitte ich dich aufzulegen und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich gleich an. Alles klar, danke dir. Alles Gute und euch beiden viel Super Glück. Super Sendung machst du. Und ich höre dich immer in meiner Nachtsicht, das wollte ich dir sowieso sagen. Sehr nett. Seit 2 Jahren regelmäßig. Dankeschön, Sandra. Alles Liebe. Tschüss. Bitteschön, danke. Ciao. Tschüss. 1.38 Uhr haben wir. Und schon geht's weiter mit Sven und der ist 19. Hallo Sven. Hallo Domian. Hallo. Um was geht's bei dir, Sven? Ja, und zwar folgendes. Ich spiele das Computerspiel WoW, welches ich auch mehr oder weniger professionell spiele. Und ich spiele einfach zu viel. Was heißt professionell spielen? Also wir spielen für andere Spieler zum Beispiel die Charaktere auf ein bestimmtes Niveau und diese zahlen dann zum Beispiel dafür. Wie viel springt dabei rum? Also das handelt sich, also das meistens zwischen 100 und 1000 Euro, so in der Spannung ungefähr. Es kommt ganz drauf an, auf den Server sozusagen. Ja. Und ja. 100 und 1000 Euro springen rum pro was? Pro Dienstleistung sozusagen. Also im Klartext, da kommt also man so... Also man spielt halt deren Charaktere, also man lockt halt auf deren Accounts ein und spielt dann gegen schwere Gegner und gewinnt dann halt. Ja, habe ich schon verstanden. Ich meine, wie viel kommt so pro Monat raus ungefähr? Achso, das kann man nicht so genau sagen, aber ich würde sagen, so im halben Jahr kann man schon so 2000 Euro, 3000 Euro machen. Verstehe. Was machst du sonst im Leben außer spielen? Ich bin Schüler. Ich mache noch mein Abi. Ja. Und du hast Sorge, dass du mittlerweile zu viel und zu oft spielst? Genau. Wie viele Stunden am Tag? Also es ist ganz unterschiedlich. Meistens so 14, 15, 16 Stunden. Boah, kommen ist das, da schon. Ist das, das ist viel. Das ist ja wirklich ein Hammer. 14 bis 15 Stunden. Ja, das ist eigentlich eher noch fast wenig, ja. Da mache ich mir gleich Sorgen, dass du in der Schule abkackst. Ja, es ist auch der Fall. Also in den meisten Fächern kacke ich auch ab, außer in Englisch, weil meine Mates, also meine Spielkollegen sind halt englischsprachig meistens. Deswegen ist das einzige Fach, was bei mir sozusagen nicht abkackt. Mhm. Das heißt, es gibt schon wirklich Warnsignale von Seiten der Schule, dass die Leistungen bedrohlich runtergehen. Ja, ja. Wann machst du Abi? Im März, beziehungsweise Frühjahr. Oh ja, das heißt, du stehst kurz davor und brauchst dann mehr oder weniger schon, ja. Brauchst dann laufen gerade die Vorbereitungen. Ja, ich verstehe, das ist eine heiße Zeit jetzt. Mhm. Wissen deine Eltern, was du machst? Ja. Was sagen die? Naja, also meine Eltern sind halt getrennt, ne, und ich wohne halt mit meiner Mutter zusammen und dem Freund von meiner Mutter, dem ist es eigentlich mehr oder weniger egal. Mhm. Und meine Mutter findet es natürlich nicht so gut, aber sie kann dann auch nicht viel machen, weil ich bin halt 19 und deswegen sagt sie halt, dann muss ich das halt natürlich selber für mich wissen, was ich da mache. Aber sie findet es definitiv nicht gut. Eigentlich muss deine Mutter dir ja die Hölle heiß machen, dass du dabei bist, gerade deine Zukunft unter Umständen zu verspielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was machst du mit der Kohle, die du verdienst da? Meistens kaufe ich mir mehr oder weniger sinnlose Sachen, also irgendwelche neuen Keyboards oder Tastaturen, irgendwelche Mäuse oder ich, also meistens gebe ich das sinnlos aus und der Rest bleibt halt auf dem Konto liegen. Könnte mir auch vorstellen, dass so manch eine Freundschaft kaputt geht oder leidet darunter, wenn du so viel vor dem PC sitzt. Ja, das ist eigentlich nicht so der Fall, denn man hat ja eigentlich meistens mit seinen Freunden durch die Schule halt dann noch ausreichend Kontakt. Mhm. Also Sven, meine Meinung ist da ganz, ganz klar, aber sonnenklar, bei allem Verständnis für Spielen und dem Spaß auch daran. Jetzt ist das Allerwichtigste, was in deinem Leben jetzt brennend aktuell ist, ist das Abi zu schaffen. Wenn du das nicht schaffst, ist eine wichtige Weichenstellung für dein ganzes Leben erstmal kaputt. Ja. Und dieses nachzuholen, das kann man auch alles, aber das ist alles dann sehr, sehr, sehr viel schwieriger und komplizierter. Ich rate dir wirklich, dass du jetzt eine Radikalkur unternimmst und rausgehst. Ja, das ist so einfach gesagt. Ja, ich weiß. Ich sag mir auch immer wieder, ich sollte mehr für die Schule machen. Ich nehme mir auch wieder jedes Jahr, sag ich mal, was auf Neue vor. Aber es ist dann halt im Endeffekt wirklich schwer, dann auch davon loszukommen, weil es macht es einfach so viel Spaß. Ich weiß doch gar nicht, ob ich irgendwie süchtig bin oder ob es mir einfach nur so viel Spaß macht. Also Ist mir klar. Ich weiß auch, dass es schwer ist. Ich appelliere jetzt aber an deine Vernunft. Ich appelliere an deine Vernunft, indem ich dir sage, du stehst kurz vor dem Abitur. Du musst deinen Arsch jetzt so weit hochkriegen, dass du nur für dein Abitur lernst. Ich würde wirklich radikal sein an deiner Stelle. Und zieh dich komplett raus aus dieser Spielwelt bis zum Abitur. Danach kannst du wieder loslegen, was das Zeug hält, erstmal. Aber bis zum Abitur musst du trocken werden. Ja, ich weiß, du brauchst mir nicht jetzt erzählen, wie schwierig das ist. Ist mir alles klar. Aber das ist halt so. Und da muss man dann durch. Und das ist eine Zeit, die ist ja überschaubar. Von jetzt bis März, das ist nicht mehr so lange. Bis März, April. Und dann hast du einen ganz wichtigen Baustein für dein Leben, hast du in der Tasche. Ich sag dir, das ist Gold wert für später, wenn du den Baustein hast. Ja, das weiß ich ja. Aber es ist einfach schwer, sich, sag ich mal, dafür zu interessieren auch auf einmal. Weil das ist halt... Ich weiß, aber weißt du, allein die Tatsache, dass du hier angerufen hast und mir das erzählt hast, sagt mir ja schon, dass du da auch schon sehr zwiegespalten bist und du ein sehr ungutes Gefühl hast mit dir selbst. Also wenn ich so einen Knopf hätte, den ich drücken müsste, um sofort keine Lust mehr hätte zu spielen, würde ich ihn drücken. Ja, ja. Aber du musst jetzt gegen die Lust angehen. Lust hast du zum Spielen. Und den Knopf gibt's leider nicht so einfach. Du musst einfach jetzt mit Disziplin gegen dich vorgehen und dich jetzt für etwas entscheiden, was dir im Moment nicht so Lust macht. Das macht halt nicht so Spaß, irgendwie Mathe oder Physik oder weiß ich was, was du hauptmäßig da lernst, sich damit zu beschäftigen. Aber es ist so, es geht nicht anders. Du verbrauchst es dir selbst und du musst es hinterher auslöffeln. Das ist dein eigenes Unglück, was du hinterher dann zu bewältigen hast. Ja, das stimmt, ja. Du hast es in der Hand, Sven. Du bist der Chef in deinem Leben. Ihr seid auch der Chef. Mhm. Das ist der Satz. Damit verabschiede ich dich jetzt. Okay. Alles Gute. Dank. Hau rein. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Ciao. 1.45 Uhr haben wir, ihr Lieben. Nächste Woche haben wir natürlich auch wieder ein festes Thema, so wie wir es diese Woche auch hatten. Und nächste Woche heißt das Thema, das habe ich aus Liebe getan. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die vielleicht zum Beispiel wegen einer großen Liebe ein großes Opfer gebracht haben. Oder die eine Straftat begangen haben wegen einer sehr großen Liebe. Oder die sich vielleicht zum Vollidioten gemacht haben. Das passiert leider ja auch manchmal, wenn man total verliebt ist, dass man sich zum Deppen macht, in der Hoffnung, so zu gefallen. Oder vielleicht auch was ganz Positives. Vielleicht habt ihr einem geliebten Menschen einen Stern gekauft oder dem Menschen irgendeinen ganz tollen, großen Wunsch erfüllt und sagt infolgedessen auch, das habe ich aus Liebe getan. Gerne könnt ihr euch anmelden unter domian@wdr.de oder gerne natürlich auch dann nächste Woche vor der Sendung anrufen und während der Sendung. Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das habe ich aus Liebe getan. Hier ist Simon. Simon ist 25. Hallo Simon. Hallo, grüß dich Domian. Simon, hallo. Um was geht's hier bei dir? Bei mir ist es so, ich habe Anfang des Jahres zwei wichtige Menschen in meinem Leben verloren, und zwar meinen Vater und meine Freundin, mit der ich 5 Jahre zusammen war. Alles innerhalb von wenigen Wochen. Beide durch Krankheit und... Beide sind gestorben. Beide sind gestorben, genau, ja. Mhm. Und ja, wollte einfach mal berichten, auch vielleicht, wie das Ganze passiert ist und wie ich jetzt mit der Trauer umgehe. Das ist natürlich für jemanden, der 25 Jahre alt ist und so kurz hintereinander zwei so wichtige Menschen verliert, eine eigentlich gar nicht zu beschreibende Katastrophe. Ja, da hast du recht. Also so, ich bin manchmal ein bisschen selbst verblüfft, weil andere das meistens als sowas beschreiben, und für mich selbst ist es halt einfach, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Normalität kann man nicht sagen, aber nee. Es gehört zum Leben dazu, ja. Für mich, der Tod. Wie alt ist dein Vater? Bitte? Mein Vater ist 66 geworden, ist aber eigentlich mein ganzes Leben lang schon krank gewesen. Das heißt, ich habe den gar nicht anders gekannt als krank. Ja. Er hatte Nierenversagen, also beide Nieren haben versagt, er musste dann in die Dialyse, wurde dialysepflichtig, hatte im späteren Verlauf der Krankheit, nicht mit dieser Krankheit zusammenhängt, mehrere Schlaganfälle, war dann auch sehr schlecht zu Fuß, konnte schlecht schlucken und einfach sein Allgemeinzustand hat sich von Jahr zu Jahr eigentlich verschlechtert. Und dadurch, dass er, also die Ärzte haben ihm eigentlich eine viel kürzere Lebensdauer prognostiziert, aber dadurch, dass er so ein unglaublicher Kämpfer war und mir das auch immer vorgelebt hat, und auch durch die Pflege meiner Mutter, die wirklich Unglaubliches geleistet hat, hat das dann noch so lange geschafft. Ja, du warst dann aufgrund der schweren Erkrankung in gewisser Weise auf den Tod deines Vaters vorbereitet. Genau. Wahrscheinlich genau. Aber nicht auf den Tod deiner Freundin. Was ist genau da passiert? Nein. Bei meiner Freundin wurde vor 2 Jahren im Dezember ein Hirntumor festgestellt. Sie hatte mehrere epileptische Anfälle, unter anderem in der Schule, wurde dann gründlich untersucht und da kam eben auch dabei raus, dass sie einen Hirntumor hat. Und der wurde dann 2 Jahre lang bekämpft von uns allen zusammen, von den Ärzten der Uniklinik Freiburg, ihrer Familie und mir. Und leider hat sie den Kampf nicht gewonnen, muss man sagen. Wie wurde der Tumor bekämpft? Sie wurde unter anderem 3-mal operiert, hat 2 Chemotherapien bekommen, eine Strahlentherapie mit der höchstmöglichen Strahlendosis und eine Behandlung mit einem neuen Mittel namens Avastin. Mhm. Aber es hat halt alles nichts gebracht. Und man muss dazu sagen, sie war 20 Jahre alt, als sie gestorben ist. Ja. Also 18, als sie die Diagnose gekriegt hat. Und das ist natürlich für so ein junges Mädchen unglaublich. Ja. Ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine sehr, sehr schwere Zeit für Sie und für euch alle war. Die Zeit der Behandlung, meine ich jetzt. Ja, also sie war unglaublich schwer, aber sie hatte natürlich auch unglaublich viel Schönes, weil wir natürlich alle, also nicht nur ich und sie, sondern auch ich und ihre Familie zusammengewachsen sind durch diese Aufgabe da wirklich halt sich was gegründet hat auch drin. Der Vater ist zuerst verstorben. Mein Vater ist zuerst verstorben, genau, und 4 Wochen später meine Freundin. Und meinen Vater haben wir 6 Wochen lang zuletzt daheim gepflegt. Der war dann bettlägerig und Schwerstpflegefall. Mhm. Und meine Freundin ist eigentlich parallel losgegangen mit den beiden, dass es ihnen schlechter ging. Mhm. Und nachdem mein Vater gestorben ist, musste meine Freundin dann nach Freiburg in die Uniklinik. Da wurde gesagt, dass der Tumor wiedergewachsen ist, also auch die Avastin-Behandlung nichts gebracht hat. Mhm. Und ihr Allgemeinzustand war zu dem Zeitpunkt schon so schlecht, dass sie sie erstmal auf die Palliativstation bringen wollte. Mhm. Wollten, haben sie auch gemacht. Da waren wir dann 2 Wochen oder 20 Tage. Und dann war sie noch 10 Tage daheim und wurde von ihren Eltern gepflegt. Warst du bei ihr, als sie gestorben ist? Nein, ich war nicht bei ihr. Es war niemand bei ihr. Also sie ist morgens um 6 gestorben. Die Eltern haben nebendran geschlafen. Der Vater hat dann bemerkt, dass sie nicht mehr atmet, ist dadurch aufgewacht. Und ich wurde eigentlich unmittelbar danach angerufen. Ich wohne gerade 50 Meter von denen entfernt und bin dann sofort rüber. Mhm. Deiner Freundin war klar, dass sie sterben musste? Ich glaube, meiner Freundin war das klarer und auch früher klar als allen in ihrer Umgebung. Mhm. Also das heißt, wir waren so sehr die 2 Jahre auf Kämpfen geprägt, dass wir es, glaube ich, einfach nicht wahrhaben wollten. Habt ihr denn in der letzten Zeit dennoch mal über den Tod gesprochen? Du zum Beispiel, du alleine mit deiner Freundin? Ja. Ja, also wir haben das öfter angesprochen während der Krankheit. Es gab natürlich auch öfter immer mal Täler, durch die ich mit ihr durch musste. Also auch psychisch natürlich, ist ja völlig verständlich. Mhm. Da haben wir schon auch öfter drüber gesprochen, ja. Wie stand sie dazu? Hatte sie große Angst zu gehen? Nein. Nein, hatte sie nicht. Ich glaube, ihr war das sehr bewusst. Und ihr war das wirklich mehr bewusst als mir, dass es halt wahrscheinlicher ist, dass sie sterben wird. Mhm. Der Tumor galt auch seit Herbst letzten Jahres als unheilbar. Mhm. Und ihr war das, glaube ich, sehr, sehr bewusst. Aber Angst hatte sie, glaube ich, bis zuletzt nicht. Ja. Also bei meinem Vater, der hat es mir noch gesagt, er hat gesagt, ich habe Angst vor dem Sterben. Er hat sich entschlossen zu sterben, aber er hat gesagt, er hat Angst davor. Mhm. Aber bei meiner Freundin, die hat aber wirklich auch die letzten 2 Wochen, 20 Tage nicht mehr geredet. Mhm. Kein Wort mehr gesprochen. Du sagst, wir haben gekämpft und zum Kämpfen heißt natürlich auch, wir haben gehofft und gehofft und gehofft. Aber ja. In der Stunde, in dem Moment, als du dann gerufen wurdest von ihren Eltern, dass sie verstorben war und du dann in die Wohnung gegangen bist, ja. Da hast du sie gesehen, da hast du sie tot gesehen und da war die Realität, des Todes dann dir vor Augen. Wie hast du das empfunden, deine Freundin dann tot im Bett liegen zu sehen? Also im ersten Moment war es mir erstmal wichtig, dass es ihren Eltern, dass die damit irgendwie auch klarkommen und so. Und dadurch, dass ich die Erfahrung mit meinem Vater gemacht habe, erst kurze Zeit vorher, der ja auch bei uns daheim gestorben ist, auch was man einfach dann alles machen muss, wen man anrufen muss, etc., habe ich erst probiert, da ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Die haben das auch sehr angenommen, weil sie wussten, dass ich das alles weiß, was man machen muss. Ach, du warst dann quasi der Manager in dem Moment. In dem Moment, ja. Ja. Und in dem Moment, als sie mich dann allein mit ihr gelassen haben, mir diese Minuten der Zweisamkeit noch gegeben haben, da ist es natürlich aus mir rausgebrochen. Und da war es einfach nur Trauer. Da war es nichts anderes. Da war es nicht, dass sie jetzt erlöst ist, dieses Denken, was ja irgendwann auch einsetzt. Mhm. Aber da war es einfach nur Trauer. Da saßt du ganz alleine. Da saßt du ganz alleine mit ihr im Raum. Hast du sie angefasst? Ja, ich habe sie auch geküsst. Mhm. Weil, hast du was zu ihr gesagt noch? Ja, ich habe ihr gedankt für all die schönen Jahre. Entschuldigung. Für all die schönen Jahre habe ich ihr gedankt. Ich habe für sie gebetet. Ich habe vor ihrem Bett gekniet und einfach nur geweint. Und irgendwann habe ich dann gesehen, dass sie ein riesiges Lächeln auf ihrem Gesicht hat. Und das hatte sie wirklich. Also sie sah nicht nur erlöst aus, sondern auch fröhlich. Mhm. Und da musste ich irgendwie in mir drin lachen, weil ich dann auch gedacht habe, jetzt guckst du auf mich runter und ich tue hier so melodramatisch vor dir knien und alles. Aber es war, ja, man kann sich nicht vorstellen, weil es, ja, es zerbricht so viel einfach. Das ist, ist ganz, ganz schwer. Warst du lange dann bei ihr in dem Zimmer? Ich war lange bei ihr, ja. Mhm. Also bin natürlich auch dann mal nach Hause gegangen, weil ich ja auch mich mal duschen wollte und meiner Mutter natürlich davon erzählen und auch der Familie von ihr einfach mal die Gelegenheit lassen wollte, das allein zu verarbeiten. Mhm. Aber ich war schon die meiste Zeit im Haus, bis sie dann, also abends, sie ist morgens um 6 gestorben und abends um 6 wurde sie abgeholt, aber da war ich die meiste Zeit schon bei ihr und hat er auch immer wieder die Möglichkeit, allein mit ihr zu sein und ja, einfach, ja. Jetzt hast du wirklich in deinen jungen Jahren mit 25 etwas erlebt, was manche sehr, sehr, sehr viel später erst erleben und bisweilen dann auch zeitlich auseinandergezogener. Was glaubst du, was jetzt diese beiden Einschläge in deinem Leben, was dass diese Einschläge mit dir gemacht haben und wie sehr sie dein Leben verändern? Ich merke jetzt schon, dass sie mein Leben total verändert haben, und zwar um 180 Grad. Weil ich einfach einen völlig anderen Freundeskreis habe inzwischen, einfach gemerkt habe, wer wirklich da ist, wer wirklich Verständnis hat für deine Probleme, wer wirklich Freunde sind. Und andererseits weiß ich, dass ich dadurch stärker und stärker werden würde. Je mehr ich verarbeite, desto stärker werde ich und desto positiver kann ich auch wieder in die Zukunft blicken und desto mehr kann ich diese Stärke auch einsetzen, um anderen zu helfen, die vielleicht in einer gleichen oder ähnlichen Situation sind. Wie viele Leute aus deinem Freundeskreis waren und sind wirklich bei dir? Waren und sind? Naja, ich studiere und ich habe eben festgestellt, dass die Freunde, die ich im Studium kennengelernt habe, halt nicht wirklich damit umgehen konnten. Und die Freunde, die ich schon seit langer, langer Zeit habe, dass die unglaublich für mich da sind, mich unglaublich aufgefangen haben. Und dazu kam noch, dass die engsten Freundinnen von Kara für mich eine riesige Stütze sind, weil ich weiß, dass ich da immer auf offene Ohren treffe. Und eben auch die Familie von Kara, mit denen ich, also meiner Freundin, mit denen habe ich immer noch unglaublich viel Kontakt und das tut unglaublich gut. Und das sind so die Stützen praktisch. Ja. Aber die Freunde, die ich wirklich erst seit ein paar Jahren kenne jetzt und eben auch nur durchs Studium etc., da habe ich halt gemerkt, die können damit nicht umgehen. Und das ist dann auch nicht das, was ich zurzeit brauche. Kann man den Schmerz miteinander vergleichen, den Vater zu verlieren, die Freundin zu verlieren? In meinem Fall ja. Weil in meinem Fall ist es so eben, mein Vater war lange, lange krank. Der hat auch selber dann gesagt, er möchte jetzt sterben, ist diesen Weg gegangen. Er ist seinen Weg gegangen bis zum Schluss. Und da hatte ich dann das Gefühl, das ist eine abgeschlossene Geschichte. Bei meiner Freundin durch das junge Alter war es eben so, dass es das nicht war. Bei meiner Freundin war das völlig aus dem Leben gerissen, kann man wirklich sagen. Natürlich, mit 20 Jahren. Natürlich ist es ja auch so, dass man sich irgendwann halt umprägt, dass die Freundin oder der Partner immer wichtiger wird, dass man natürlich Pläne schmiedet, dass man Träume hat und die sind immer gemeinsam verwoben und das bricht alles weg, das bricht komplett weg. Wie hast du die Beerdigung deiner Freundin in Erinnerung? Die habe ich in Erinnerung als einen sehr, sehr schönen Moment, als einen sehr, sehr intensiven Moment. Es hat geregnet in Strömen. Und andererseits war es sehr, sehr schön, weil alles gemacht wurde, was sie sich gewünscht hat. Sie hat sich noch gewünscht vor ihrem Tod, dass die Leute nicht in Schwarz kommen, sondern bunt angezogen, dass sie und dass sie König der Löwen hören darf, das Musical, das hat sie immer sehr geliebt und das wurde gemacht. Der Pfarrer hat eine wunderschöne Predigt gehalten und alles in allem war es ein sehr, sehr schöner Moment, das Abschied zu nehmen. Und ich glaube, man muss auch die Beerdigung sehen als Abschied nehmen. Ja, ja, auf jeden Fall, das muss man. Deine von dir jetzt so geliebten Menschen auf demselben Friedhof? Ja, sie liegen nebeneinander. Ach, sie liegen sogar nebeneinander. Ja, also ich weiß nicht, ob das Zufall war oder was auch immer, aber sie liegen direkt nebeneinander. Also das heißt, das hast du gar nicht bestimmt. Nein, das war anscheinend die Ordnung. Also ich weiß es nicht, das ist ein bisschen seltsam. Das sind Urnengräber beides. Und normalerweise ist ja so, dass immer auf der linken Seite des Weges und auf der rechten Seite eins genommen wird. Und jetzt liegen die halt direkt nebeneinander. Also es ist sehr schön auch. Die Sendung ist leider vorbei. Du bist ein toller Typ, muss ich sagen. Ich würde gerne mit dir noch viel länger reden. Das geht leider nicht. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Wirklich von ganzem Herzen. Alles Gute, danke, Simon. Danke, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. In der Technik heute Martin Dannhauser. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.